hab's gewagt. Ein Hörspiel von Dieter Müller. Ich hab's gewagt mit Sinnen. Und trag des noch kein Reu. Mag ich nicht dran gewinnen? Noch muss man spüren treu. Damit ich mein nicht ein allein. Wenn man es wollt erkennen, dem Land zugut, wie wohl man tut, ein Pfaffenfeind mich nennen. Hier muss es sein. Dass man's nur nicht wieder entwischt. Ey, da, die Pferde versorgen, wir bleiben. Seht mal, da oben ist Licht. Das ist er vielleicht. Gute Gelegenheit. Nein, es muss alles nach Recht und Gesetz gehen. Monsignore legt Wert darauf. Gehen wir hinein. Hey, dort in der Ecke ist Platz. Weg da, Lümmel! Seht ihr ihn hier? Ich sehe nur Bauernfratzen. Wirt! Gott zum Gruß, ihr Herren. Womit kann ich dienen? Wein und eine Kammer für die Nacht. Bitte sehr. Hey, Wirt. Ja, Herr? Beugt euch herunter zu mir, ich muss euch was sagen. Ich höre. Wir sind in geheimer Mission und müssen auf der Hut sein. Habt ihr noch andere Gäste? Nur zwei, Herr. Einen Kaufmann aus Trier und einen... Nun? Er nennt sich Baccalaureus, aber ich glaube, er ist nur ein fahrender Schüler. So abgerissen und heruntergekommen wie der ist. Ist er klein? Von schmaler Statur? Ja. Dunkle, feurige Augen. Das stimmt. Trägt er einen Schnurrbart? Ihr sagt es. Hinkt er? Ja, Herr. Er zieht das eine Bein etwas nach. Ist was mit ihm? Ihr fragt zu viel, Wirt. Den Wein. Wir sind durstig von der Reise. Sofort, die Herren. Nun, was sagst du dazu? Der Vogel sitzt in der Falle. Da lasse ich jeden lügen und reden, was er will. Hätt Wahrheit ich geschwiegen, mir wären Hulder Phil. Nun hab ich's gesagt, bin drum verjagt. Das klag ich allen Frommen. Wiewohl noch ich nit weiter fliech, vielleicht werd wiederkommen. Beim ersten Hahnschrei sind wir hier auf dem Posten. Sobald er herunterkommt, fange ich Streit mit ihm. Wird nicht schwer sein. Ich ziehe, er zieht. Er wartet. Und kommt mir dann von hinten zu Hilfe. Der Wirt bezeugt, dass er es war, der die Waffe zuerst. Und wenn er gar keine hat? Sei unbesorgt. Er ist zwar ein Federfuchser, doch in Italien soll er mal 4 Gesandte des Königs Franz in die Flucht gejagt haben. Dann sieh dich vor. Ich verlasse mich auf euch. Denkt an die 100 Gulden. Damit kommen wir durch. Bis zum nächsten Krieg. Ja. Hey, Frau. Hab zu tun. Was hältst du von dem? Landsknechtgesindel. Dass wir die nur bald wieder los sind. Frau, Sie haben nach dem in der Kammer gefragt. Ich glaube, Sie sind hinter ihm her. Dem schmalen Bürschlein? Wenn Sie ihn morden. Du kennst unsere Obrigkeit. Hat ein Auge auf uns und wartet nur drauf. Kein Christenmensch ist mehr sicher. Wirt, wir haben noch Durst. Will nun ihr selbst nicht raten, dies fromme Nation ihres Schadens sich ergatten. Als ich vermahnet Hohn, so ist mir leid, hiemit ich scheid. Will mengen Bast die Karten, bin unverzagt, Ich hab's gewagt. Und will des Ends erwarten. Baccalaureus. Wer ist da? Die Wirtin. Tretet ein. Was wollt ihr, Frau? Euch droht Gefahr. Um Gottes Willen flieht. Sind wir schon über die Grenze, Jörg? Dies ist Kurpfälzisch, Herr. Halt an. Ich finde nun selbst meinen Weg. Hinter dem Hügel fließt die Nahe. Dann haltet euch rechts. Nicht lange, da seht ihr die Ebernburg. Mein Freund Sickingen wird Augen machen, wenn ich so plötzlich vor ihm stehe. Wirf mir das Bündel runter. Was hast du? Der Sickingen ist ein Räuber. Was? Du hast mir das Leben gerettet, Jörg. Du und die Wirtsfrau, deine Schwester. Aber den Ritter Franziskus beleidigen heißt... Mein Oheim hatte einen Weingarten draußen vor Worms. Der war sein Ernährer. Der Ritter mit seinen Knechten brauste drüber hin. Mein Oheim nahm darauf Dienst, als Hundewärter beim Grafen von Nassau. Der Ritter hat sich geändert, Jörg. Das war das Feuer der Jugend, noch ungezügelt. Jetzt brennt die milde Flamme der Weisheit. Ich hoffe, ihn zu gewinnen, um einer guten Sache willen. Und dann, bei ihm bin ich sicher vor der Rache der Schwarzröcke. Ich wüsst, wo ihr sicherer seid. Was meinst du? Wenn ihr vor den Schwarzröcken flieht, dann geht zu denen, die das Himmelreich hier auf der Erde machen wollen. Was sind das für Leute? Sie sagen, Kaiser und Papst, Fürsten und Herren, Ritter und Bürgersleute müssen gleich werden mit dem gemeinen Mann und alle habe mit ihm teilen. Sie sagen, der Grundherr soll nicht mehr Zins, der Landesherr keine Steuern, die Kirche keinen Zehnt mehr erhalten. Sie sagen Weide und Jagd. Der Fisch im Wasser, die Tiere im Walde, alles muss wieder allen gehören. Herren und Knechten, wie in alter Zeit. Niemand, der Holz geschlagen, soll in den Turm geworfen werden. Niemand, der den Hirsch erlegt, soll seines Augenlichts beraubt sein. Sie sagen, ihr werdet mich nicht verraten, hä? Meinen Retter? Kommt zu uns. Wir brauchen gelehrte Leute wie euch. Das Volk, es leidet. Doch man muss ihm seine Leiden erklären. Ich kann nicht, Jörg. Muss meinen eigenen Weg gehen. Und auf die meinigen bauen, die zu mir gehören. Überlegt's euch. Denkt nach. Und Glück auf euren Weg. Ein schöner Tag. Es ist warm und ich hab Räder unterm Hintern. Was brauche ich da Schuhe an den Füßen? Da, nehmt den. Deinen Schuh? Zeigt ihn der Wirtsfrau, meiner Schwester. Aber nur ihr. So findet ihr mich. Ho! Buntschuh. Hey, holla, Pförtner! Die Brücke runter! Wer bist du? Ein Freund des Hausherrn. Kennst du die Losung? Meine Losung ist, nieder die römische Tyrannei. Dann pack dich, verschwinde. Die Brücke runter, sag ich. Und ich sage, pack dich. Hier ist kein Platz für Gesindel. Du beleidigst mich? Weißt du nicht, dass es ein Ritter ist, der Einlass begehrt? Ein Ritter? Der Ritter vom Gänsekiel, wie? Der Ritter von der zerrissenen Hose, wie? Hey, Leute! Habt ihr schon mal einen Ritter gesehen? Da steht er! Das dreckige Lachen wird euch vergehen! Komm zu mir, Pförtner, wenn du kein Feigling bist! Hey, der zieht blank! Vielleicht will er ein Hühnchen köpfen! Ich warte! Verschwinde, auf Bolt! Oder du kriegst eine Ladung Blei vor die Plauze! Der Burkhard! Die Brücke runter! Seht euch den an! Der kommt wohl zum Gestich. Meinst du, dass er dazu einen Sack voll Bücher mitschleppt? Vielleicht steht da drin, wie es gemacht wird. Augenblick mal, das ist doch... Franz! Ja, das ist Ulrich. Dass ich dich wiedersehe. Alter Freund, Zeltgenoss, Waffengefährte. Franz, ich bitte um Asyl. Mit gezogenem Schwert? Man verwehrte mir Einlass. Ah, der Pförtner ist ein Dummkopf. Nimm's ihm nicht übel. Er kann nicht lesen und schreiben. Wozu auch? Wie sollte er also wissen, dass der berühmte Ritter Ulrich von Hutten vor ihm steht? Der Mann, der mit zweierlei Waffen kämpft. Dem Schwert und der Feder. Trompeter, ein Begrüßungssignal für Ritter Ulrich. Vorsicht, die Brücke. Und nun ein Pferd für Ritter Ulrich. Hey, Knappe. Sollst nicht wie ein Bettler in die Ebernburg einziehen, Freund, sondern hoch zu Ross an der Spitze der edelsten Ritterschar. Aufgesessen! Warte. Ich muss verschnaufen. Fühlt ihr euch nicht gut, Herr? Es ist nichts, Kind. Die Luft ist so feucht, das drückt auf die Brust. Es geht schon wieder. Kommt! Tretet ans Fenster. Seht, da liegt Worms. Dass ein so schönes Land so schlimme Plage dulden muss. Täten sich diese erhabenen Berge nur auf, um das schwarze Gezücht zu verschlingen, wenn es zur Stadt hereinkriecht. Ich verstehe euch nicht, Herr. Wie heißt du, Kind? Magdalena. Meines Freundes Älteste? Die zweite. Und hast du noch mehr Geschwister? Wir sind sechs. Doch eure Mutter? Sie starb. Ich dachte immer, der Franz sei glücklich. Aber auch er. Ihr habt wohl niemand? Nein. Seid ihr zufrieden mit der Kammer? Ja, sehr. Das ist wie in einem Palast. Sogar Fensterglas. Oh, eine Laute. Könnt ihr sie spielen? Ob ich's versuch? Glücklich ist mein Sehen, weil sie mir's versprochen, lebt in Träumen hin, denn der Hoffnung pochen treibt mit Recht ihn sehr. Doch ich fürcht noch mehr, dass ich schnell gebrochen Hoffnung von mir kehr. Liebe allzu groß treibt und schürt das Bangen, Bangen ruhelos zieht nur das Verlangen heftiger heran, das gewiss mich dann Zweifel hält, umfangen und der Schmerz greift an. Das ist ja traurig. Ist es von euch? Nein, es ist ein altes, sehr altes Lied. Ich würde gern ebenso dichten können. Doch es ist nicht Zeit für solche Lieder. Sage dem Hausherrn Dank und dass ich ihn heute noch sprechen muss. Die Sache verlangt's. Was ist euch? Ich habe 999 Feinde, Kind. Einige sitzen hier drin, in meinem Leib. Aber die meisten, die Schlimmeren, sitzen woanders. Ich will euch den Bruder Martin Bucerius schicken. Der versteht sich auf heilsame Kräuter. Ein Pfaffen? Er ist aus dem Kloster entflohen. Der Vater gewährt ihm Schutz, wie euch. Dann ist er mein Bruder. Schick ihn her. Und vergiss nicht, ich komme mit wichtiger Zeitung. Musik. Siehe da, die große Scheune des Erdkreises. In welche zusammengeschleppt wird, was in allen Landen geraubt und genommen worden, in deren Mitte jener unersättliche Kornwurm sitzt, der ungeheure Haufen verschlingt, umgeben von seinen zahlreichen Mitfressern, die uns zuerst das Blut ausgesogen, dann das Fleisch abgenagt haben, jetzt aber an das Mark gekommen sind, uns die innersten Gebeine zerbrechen und alles, was noch übrig ist, zermalmen. Werden da die Deutschen nicht zu den Waffen greifen, nicht mit Feuer und Schwert anstürmen? Das sind die Plünderer unseres Vaterlandes, die vormals mit Gier, jetzt mit Frechheit und Wut uns berauben, vom Blut und Schweiße unseres Volkes schwelgen, aus den Eingeweiden der Armen ihren Wanst füllen und ihre Wollust nähren. Mit unserem Gelde pflegen sie ihre Bosheit, machen sich gute Tage, kleiden sich in Purpur, zäumen ihre Pferde und Maulesel mit Gold, bauen Paläste von lauter Marmor. Als Pfleger der Frömmigkeit versäumen sie diese nicht allein, sondern verachten sie sogar. Ja, sie verletzen, beflecken und schänden sie. Und während sie früher durch Schöntun uns köderten und durch Lügen, Dichten und Trügen uns Geld abzulocken wussten, greifen sie jetzt zu Schrecken, Drohung und Gewalt, um uns wie hungrige Wölfe zu berauben. Und diese müssen wir noch liebkosen, dürfen sie nicht stechen oder rupfen, ja nicht einmal berühren oder antasten. Wann werden wir einmal klug werden und unsere Schande, den gemeinsamen Schaden rächen? Starke Worte. Was meinst du damit? Die große Scheune des Erdkreises. Als ob das nicht klar wäre. Rom natürlich. Der unersättliche Kornwurm. Treffend gesagt. Ob er es gelesen hat, der Kornwurm? Wäre ich sonst hier? Ich zog nach Brabant dem Kaiser entgegen, der auf dem Weg ist zum Reichstag. Ich hoffte, das Ohr des hohen Herrn zu erreichen. Mit flammender Rede, auch mit Bitten, wenn es sein müsst. Die gebündelte Meinung der besten, der freisten Geister führte ich mit mir. In Löwen beriet ich mit Erasmus, schrieb an Luther, Melanchthon, Eoban Hesse. Ich wollte den Kaiser bewegen, dass er das schwarze Tuch endlich wegresse, das die Dunkelmänner über dies Land gebreitet haben und unter dem sie alles erschicken. Die Freiheit des Gedankens und der Rede, die Blüte der jungen Wissenschaften. Dass er es aussteche, das böse Geschwür, das am Körper des Reiches frisst, ihn schwächt, ihn verdirbt. Doch die Legaten, ihr wisst, die päpstlichen Gesandten, umschmeichelten den Kaiser, wichen nicht von seiner Seite. Verlangten ganz offen, dass man mich fange, um mich gebunden nach Rom zu senden. Ich floh. Da sandten sie ihre Häscher, mich zu töten. Mit letzter Kraft und Bauernhilfe entkam ich hierher, an diesen gastlichen Herd. Hier bist du sicher, Ulrich. Hier müsst auch der Kaiser höflich anklopfen. Und ich würde mir gründlich überlegen, ob ich ihn einließ. Nach allem, was man dir angetan hat. Vielleicht wäre der Kaiser noch zu gewinnen. Er ist jung, offen für besonnenen Rat. Man müsste ihm nur zeigen, dass da eine Kraft ist, die ihm den Arm führen könnte. Und wer soll das sein, die Kraft? Wir, die Ritter. Kein schlechter Gedanke. Ja, und was sollen wir tun? In Kürze kommt der Kaiser hierher nach Worms zum Reichstag. Die Legaten sind bei ihm. Fallen wir aus und fangen wir sie. Das, Freunde, wäre ein Zeichen, das man überall im Lande verstehen wird. Bist du von Sinnen? Willst du die Weltordnung stürzen? Der Anschlag wäre gut. Aufhängen müsste man sie, die Hunde. Ich übernehm's, wenn keiner den Mut hat. Fahren wir zur Lästerung, besinnt euch, Ritter! Der euch zu solchen Freveltaten aufhetzt, wer ist das? Einer, der unstet umherschweift und überall fortgejagt wird. Einer, der Tinte verkleckst, statt im edlen Streit das Schwert zu führen. Der wieder die heiligen Güter ficht, für die unsere Brüder im Morgenlande ihr Blut vergossen. Einer, aus dem der Geist des Leibhaftigen spricht. Einer, auf dem der Bannfluch lastet. Ein Ausgestoßener, ein Ketzer. Ich rate dir, Franz, schick ihn fort und lass eine Messe lesen, damit wir uns reinigen von dem Gestank, den er ausströmt. Bist du ein Ritter, Mangold? Oder bist du wohl gar ein verkappter Dominikaner? Gleich wird er uns Ablass verkaufen. Ja, nimm das zurück. Warum? Ich werde dich als Nachfolger Bruder Tetzels empfehlen. Verteidige dich. Hast du auch für dein eigenes Seelenheil gesorgt? Aufhören! Niemand schlägt sich in meiner Burg, ohne dass ich's erlaub. Ihr seid zum Gestech geladen, nicht zum Raufen. Wer rauft, dem weise ich die Tür. Mangold von Brandenstein, ruf deine Leute, nimm dein Pferd und zieh von dannen. Wir waren Freunde, bis auf diese Stund. Nicht einen Augenblick länger. Es schmerzt mich um ihn. Wann immer ich ihn zu einem Kriegszug rief, er kam. Aber er ist ein Römling, daher... Es ist spät. Morgen beim Hahnenschrei treffen wir uns zur Jagd. Dein Falke Guntram war heute müßig. Vielleicht ist er nur auf bestimmte Vögel aus. Wir haben schwarze Gefieder, singen Latein und sind ganz närrisch auf Gold. Die zeigt ihm und er bringt sie zur Strecke. Da hast du's. Sie sind zu allem bereit. Führ sie nach Worms und sie bringen dir die Legaten. Und du? Was wirst du tun? Du weißt, dass du der Einzige bist, auf dessen Befehl sie hören. Ich bin dem Kaiser verpflichtet. Darum leih ihm dein Schwert. Schaff ihm das Ungeziefer vom Halse. Zerhau das Spinnennetz, dass er sich endlich bewegen kann und Ordnung schaffen im Reich. Dass du mich nicht für feig hältst, aber... Franz, du bist einer der Unsern, ich weiß es. Und morgen wissen es alle, Land auf, Land ab. Wie meinst du das? Glaubst du, der Brandensteiner wird schweigen? Ich habe ihn hinausgeworfen, weil er Händel anfing. Nicht seiner Worte wegen. Und Guntram, der mit ihm raufen wollte. Warum hast du nicht auch ihn... Er wurde herausgefordert. Franz, du belügst dich. Wir waren es, die herausgefordert haben. Ich zuerst, dann du, dann die anderen. Wir zwangen den Brandensteiner, sein wahres Gesicht zu zeigen. Du nanntest ihn einen Dominikaner. Im Zorn. Oh nein, das war wohl überlegt. Und er zog gegen Guntram, weil er es nicht wagte, gegen dich zu ziehen. Franz, du hast Ansehen und Macht. Benutze sie. Was du verlangst, ist zu viel. Aufruhr und Umsturz. Ja, wenn da ein Anlass wäre. Doch einfach so die Legaten gefangen setzen? Ich war schon einmal in Reichsacht, Ulrich. Hat dir es geschadet? Warst du nicht sicher auf deinen Burgen? Wie viel weniger sicher wäre da ein Mann, den keine Schwerter und Mauern schützen. Und der käme er in Acht, seinen Häschern nicht mehr entgegenzusetzen hätte als sein gewaltiges Wort und seinen Willen, das Rechte zu tun für dieses Land. Wen meinst du? In der Kammer, die ich bewohne, verwahrst du auch deine Bücher, Franz. Es sind nicht viele, immerhin. Ich fand eine Schrift mit dem Titel »An den christlichen Adel deutscher Nation«. Du hast sie gelesen? Mit Eifer, ja. Und du kennst den Verfasser? Wer kennt ihn nicht? Das ist einer, der Mut hat, der seinen Feinden an die Gurgel springt. Schade, dass er kein Ritter ist. Ja, schade. Sonst wäre er in der Acht so sicher wie du. Er ist in Gefahr? Der Luther? Man wird ihn hierher locken, auf den Reichstag. Ich weiß es aus sicherer Quelle. Man will ihn zwingen zu widerrufen. Tut er es nicht, so droht ihm die Acht. Die Verstellbung nach Rom, der Ketzertod. Der Entwurf des Edikts liegt schon vor. Wer die Autoren sind, ahnst du? Die Legaten. Franz, du wolltest um meinetwillen dem Kaiser den Eintritt verwehren. Ist dieser Mann nicht ein größeres Wagnis wert? Bei meiner Ehre. Tun Sie ihn in die Acht und es geschieht ihm was. So hau ich ihn raus. Du bist entschlossen? Ja. Dann ruf dein Gefolge herbei, damit sie sehen, dass es dir ernst ist. Das tue ich. Doch nur für den Fall, dass er... Und ich mache es bekannt. Zittern sollen sie, wenn sie kommen. Angstvoll aufblicken zu den Zinnen dieser Burg, wo die Waffen geschmiedet werden zur Rettung des Vaterlandes. Ach, Ulrich. Ich wusste, man kann auf dich zählen, Franz. Ich wusste, gemeinsam werden wir es angehen. Ich mit dem Worte, du mit dem Schwert. Gleich wird es dir besser gehen. Was brauchst du mir da? Ist es Gift? Es ist Salbei. Kann man wissen, ob dich die Römlinge nicht bestochen haben, dass du mich umbringst mit deinen Tränken? Du bist ungerecht, Ulrich. Und du, mein lieber Bucerius, warst mal Dominikaner. Ein entlaufener Dominikaner. Das ist ein Diener des Teufels. Trink. Gut. Gut. soll mich lieber der Teufel holen, als dass ich in ein Paradies komme, wo ich die Herren Magister und Bacalauri wieder treffe und mir die ganze Seligkeit lang scholastisches Geschwätz anhören muss. Hoffentlich hilft's. Es bannt den Schweiß und die Hände werden dir nicht mehr zittern. Wenn der Kopf mir nur klar bleibt, das andere. Ich bin ein Greis, Martin. Schleppe nur müde Knochen und faulendes Fleisch mit mir rum. Weißt du, wie alt ich bin? 33. Auch ich bin geflohen von den Fuldaer Benediktinern. Mein Vater wollte, dass ich Mönch würde. Ich. Dann ging es kreuz und quer durch die Lande, von einer Universität zur anderen. Der Alte verstieß mich. Und so hatte ich zwei Gesellen, die immer an meiner Seite waren. Hunger und Durst. Und ein dritter mochte nicht fehlen. Krankheit. Ich kenne alle schlechten Wege und alle verlausten Herbergen dieses Landes. Bei Gott. In Italien nahm ich die Dienste des Kaisers nach alter Ritterart. Doch ich hielt's nicht aus. Es zog mich zu meinen Studien, meinen Schriften. Ein Mahner wollte ich sein. Ein Verkünder der Wahrheit. Ich glaube, es wird besser. Fahren wir fort? Siehst du, so weit ist es mit mir. Ich brauche nicht nur einen Arzt, sondern auch einen Sekretarius. Gleich viel. Was schert uns ein kranker Körper, wenn die Waffen des Geistes nur scharf und spitz sind? Dies soll die kühnste Schmähschrift sein, die jemals Feinden des Volks entgegengeschleudert wurde. Schreib. Einst werde ich zu des Kaisers mir jetzt verschlossenen Ohren vordringen. Ich werde ihm sagen, dass ihr Legaten, alle Verräter, Räuber an unserem Volke, Zerstörer allen Rechts gewesen seid. Hebet euch weg von den heiligen Quellen, ihr unsaubern Schweine. Unsaubern Schweine? Hast du's? Ist das nicht etwas weiter? Zu... Ja. Sehet ihr nicht, dass die Luft der Freiheit weht? Ich werde stacheln, spornen, reizen und drängen zur Freiheit. Darum, damit ihr seht, mit welcher Zuversicht ich eure Drohung verachte, erkläre ich, solange ihr Luther oder jemanden seinesgleichen verfolgen werdet, mich als euren abgesagten Feind. Und diesen Willen wird mir keine Gewalt von eurer Seite, kein Schlag des Schicksals nehmen oder auch nur ändern. Denn an zwei Menschen liegt nicht viel. Wisset, dass es noch viele Luther, viele Hutten gibt. Und wenn uns etwas widerfahren sollte, so droht euch umso größere Gefahr von anderen, weil sich dann mit den Verfechtern der Freiheit die Rächer der Unschuld verbünden werden. Darum machet euch fort von hier. Machet euch fort. Was zögert ihr, Bösewichter? Suchet ihr Aufschub, ihr Diebe, ihr Räuber? Verschlagenste, listigste aller Betrüger. Dies, wisset, ist die letzte Ermahnung zu eurem Heil. Bequemt euch der Feder zu gehorchen, damit ihr euch nicht genötigt sehet, dem Schwerte zu weichen. Ah, gut so. Ja, nicht schlecht pariert. Jetzt Ausfall. Nein, nein, nein, nein, das war gar nichts. Ich kann nicht mehr. Bin's nicht mehr gewöhnt. Was plagst du dich? Sitz in der Stube und schreib. Das ist dein Geschäft. Dies hier ist meins. Oh nein, Franz. Wenn die Stunde gekommen ist, will ich dabei sein. Ich schwör dir, da bin ich der Erste am Feind. Du bist ein Besessener, Ulrich. Schwach und doch stark. Kannst deine fromme Seele tüchtig erschrecken. Na, wenn schon. Ich mag dich. Der Türmer. Mach Platz da! Lass mich durch! Was gibt's? Eine Reitetrupp, Herr. Er nähert sich von Worms. Ah, eine kaiserliche Gesandtschaft. Die wollen verhandeln, wie? Die wissen, wenn der Sicking in Feuer legt, dann fliegt ihr Reichstag in die Luft wie ein Pulverfass. Du willst sie empfangen? Mit ihnen reden? Habe ich vielleicht den Heerbann aufgeboten, um mich vor Worten zu fürchten? Es wird mir ein Vergnügen sein. Tut die Brücke herunter und lasst sie herein. Ja, Herr. Sollen sie sich umschauen? Ich hoffe, es wird ihnen die Sprache verschlagen. Umso kürzer wird die Verhandlung. Lass mich dabei sein, Franz. Warum misstraust du mir, Ulrich? Habe ich nicht alles getan, was die Sache erfordert? Habe ich nicht... Ich misstraue dir nicht. Versteh mich nur recht, die kaiserlichen Räte, sie sind gewandt und verschlagen. Was sie sagen, hat doppelten Boden. Sie werden dir mit Worten Fallgruben legen. Lass mich dabei sein, Franz. Zu deinem Schutz. So brauche ich nun einen Schützer wie dich. Es sei. Doch ich bitte dich, halte Maß. Ich werde schweigen und hören. Da kommen sie. Hey, eine Gasse gebildet. Dem Burgherrn Gruß im Namen des Kaisers. Ich bin Glapion, sein Rat und Vertrauter. Und Beichtvater. Wirklich? Seid willkommen. Habt ihr euch den beschwerlichen Weg gemacht, um mir die Sünden zu vergeben? Das hängt von eurer Einsicht ab, Ritter. Danke, ich hab schon gebeichtet. Aber da ihr nun einmal hier seid, haltet die Augen offen. Hey, sind hier Ritter versammelt oder nur faule Gaffer? Ganz ohne Zweifel, Sie gingen. Das Schauspiel ist prächtig. Ihr glaubt, ich hätte die Ritter zum Spaß zusammengerufen? Vielleicht zu eurer Unterhaltung? Bestimmt nicht zu der des Kaisers. Er mag nicht, dass man ihm droht. Hingegen gäbe es da... Ich dächte, Ritter, wir hätten unter vier Augen zu reden. Ich habe vor Ritter Ulrich kein Geheimnis. Er ist mein Rat und Vertrauter. So wie ihr, der des Kaisers. Das klingt nicht gerade bescheiden. Stellt ihr euch mit dem Kaiser auf eine Stufe? Das nicht. Er ist nur mein Schuldner. Ich bekomme noch 20.000 Gulden vom letzten Krieg. Die werden beglichen. Doch ihr habt wohl nicht gerüstet, um diese Schuld einzutreiben. Ihr wisst warum. Ein Mann ist in den Mauern von Worms, dessen Schicksal uns nahe geht. Er wird nur befragt. Und seine Lehre wird von kundigen Männern geprüft. Maßt ihr euch, Sickingen, an, diesen Männern an Weisheit überlegen zu sein? Das nicht. Ich will nur verhindern, dass ihm Unrecht geschieht. Zahlreiche Fürsten und hohe Herren sind in Worms versammelt. Alles Rechtsbrecher? Glaubt ihr am Ende gar, der Kaiser beuge das Recht? Ich kann euch versichern, wir stehen nur in Bereitschaft. Derweilen üben wir uns in Waffen und vergnügen uns im Turnier. Doch wenn dem Luther ein Haar gekrümmt wird, fallen wir aus. Und wehe den weisen Männern und ihren Inspiratoren, den Sendlingen Roms. Sie werden in Stücke gehauen. Gewiss. Man kennt eure kräftige Sprache, Ritter Hutten. Eure Schriften kleben ja in Worms an allen Wänden. Der Kaiser hat etwas davon gelesen und zeigt sich beeindruckt vom Stil, wiewohl nicht vom Inhalt. Er erinnerte sich daran, dass sein seliger Vater Maximilian euch einst persönlich mit dem Dichterlorbeer krönte. Ich bin befugt, euch im Namen des Kaisers eine jährliche Pension anzubieten, verbunden mit einem ehrenvollen Hofamt und der Empfehlung, eure Kunst in Zukunft an schönen und erhabenen Gegenständen zu üben. Dann wird es euch an der allerhöchsten Gnade nicht mangeln. Eure Antwort? Ich sage dem Kaiser Dank für sein huldvolles Anerbieten. Doch ist mir der Preis zu hoch. Und was die Gegenstände betrifft, schön ist für mich die Wahrheit. Erhaben der Kampf für Freiheit und Recht. Von diesen Gegenständen werde ich nicht lassen. Und sollte ich daran zugrunde gehen? Du solltest den Vorschlag bedenken, Ulrich. Er kommt vom Kaiser, unserem obersten Lehnsherrn. Niemand verlangt von dir... Mich zu verkaufen? Meinst du das, Franz? Ich bedauere eure Haltung, Ritter. Dieser Fanatismus von allen Seiten führt uns ins Chaos. Meine Mission ist es, Versöhnung zu stiften. Der Kaiser Sickingen erwartet von euch, dass ihr den Reichstag nicht stört. Er würde zutiefst bedauern, wenn ein so wackerer, edler Kriegsmann wie ihr zum Insurgenten, Räuber und Meuchelmörder würde. Er würde in dem Fall auch jede Verpflichtung gegen euch für null und nichtig erachten. Sagt ihm, ich werde nichts unternehmen, sofern man uns nicht zum Äußersten treibt. Ich nehme den ersten Teil dieser Antwort als ein ritterliches Versprechen. Der zweite erscheint mir belanglos, da dieser Fall bei dem maßvollen Charakter des Kaisers und der Würde der Reichsversammlung nicht eintreten wird. Soweit mein Auftrag. Jetzt noch eine persönliche Bitte. Man sagte mir, Ritter, dass ihr ein Pferdefreund seid, dass ihr euch selber mit Zucht befasst. Oh, wenn ihr das meint, da stehe ich zu Diensten. Wollt ihr die Stelle sehen? Mit dem größten Vergnügen. Dann kommt. Ich schließe mich an. Ach. Lasst ihr euch auch im Pferdestall von ihm beraten? Nein. Von Pferden versteht er gar nichts. Und er sitzt drauf wie ein Affe auf dem Ziegenbock. wie ich es im Zelt der Gaukler gesehen habe. Ja. Geh auf dein Zimmer, Ulrich. Du siehst schlecht aus. Wahrhaftig, das war zu viel für dich heute. Leg dich hin. Kommt, ich führe euch erst zu den Berbern und Türken. Mein Urahn brachte sie vom Kreuzzug mit. Ich hab's gewagt mit Sinnen und tragt es noch kein Reu. Mag ich nit dran gewinnen, noch muss man spüren treu. Damit ich mein, nit ein allein, wenn man es wollt erkennen, dem Land zu gut, wie wohl man tut, ein Pfaffenfeind mich nennen. Dass du nicht müde wirst, Kind, hier oben in meiner Kammer zu hocken. Sonst sitz ich beim Türmer, aber ihr wisst so viele Lieder, das ist lustiger. Unten im Hof ist viel Kurzweil. Ach, die Ritter sind garstig und dumm. Und es ziehen immer noch mehr herauf. Und der Vater beköstigt sie alle. Und abends sind die meisten betrunken. Es sind fröhliche Gesellen, Kind. Doch wackere Kerle. Und dein Vater, er hat ein edles Herz, denn er hat sie gerufen, dass sie mit uns in den Kampf ziehen. Für eine große und gute Sache. Heute. Heute entscheidet sich alles. Bucerius ist in Worms. Er wird Nachrichten bringen. Sind's gute? So warten wir ab. Sind's schlechte, so schlagen wir los. Blick aus dem Fenster, Kind. Siehst du ihn schon? Nein, die Straße ist leer. Es wird schon dunkel. Ich hoffe, er bringt gute Nachricht. Ich hoffe, er bringt schlechte. Auf diesen Augenblick habe ich gewartet. Mein Leben lang. Nein, nein. Das ist Eigensucht. Luther soll siegen. Siegt er, dann ist fast alles gewonnen. Dann braucht's vielleicht nicht mehr unsere Waffen. Man sagt, es geht gegen Frankreich. Ist das wahr? Nicht gegen Frankreich, Kind, nein. Der Feind ist im Lande. Nicht weit von hier, vor unserer Nase. Aber er wird uns nicht entkommen. Mir war heute nicht wohl, hab die Kammer noch nicht verlassen. Es sind weitere Ritter heraufgezogen, sagst du? Ja, der Absberger und der Brandensteiner. Der Brandensteiner? Mangold von Brandenstein? Ja! Du irrst dich nicht. Da kommt Bruder Bucerius. Er ist es. Ich eile ihm entgegen. Martin, was bringst du? Sie haben ihn in die Acht getan. Wo ist er? Verschwunden. Dann ist es Zeit. Franz, Sie haben es getan. Was, Ulrich, haben Sie getan? Das, was noch fehlte, um das Maß Ihres Frevels vollzumachen. Das, worauf wir gewartet haben, Franz. Es ist soweit. Du bist erregt. Hier, trink ein Glas Wein. Und lass uns ruhigen Blutes über die Sache reden. Ruhigen Blutes, Franz? Wie sollte das Blut nicht kochen und was gibt es noch zu reden? Sehr viel. Die Lage hat sich geändert. Oh ja, jetzt ist es genug des Zögerns und Zagens. Lass morgen früh die Kriegstrompete blasen. Das wird geschehen. Und ich biete dir an, als mein Ratgeber mit zu Felde zu ziehen. Mit Freuden. Ich fühle mich gesund und stark. Mögen die Feinde zittern. Sie stehen in Frankreich. In Frankreich? Der Herzog von Bouillon und hinter ihm der König. In Frankreich? Große Dinge geschehen, Ulrich. Die Welt wird neu aufgeteilt. Es geht um Mailand. Der Kaiser ist mit dem Papst im Bunde. Der Kaiser ruft uns. Wir müssen ihm folgen. Denn, Ulrich, des Ritters Handwerk ist Krieg. Ja, Krieg, Franz. Aber wofür? Wofür? Du hast den Brandensteiner zurückgeholt? Ich brauche jetzt jeden Mann. Auch dich, wenn du willst. Als kaiserlicher Feldhauptmann habe ich... Du Verräter! Ich wusste ja, dass du schwach bist. Ahnte, dass Glapion dich weichklopfen würde. Du hast dich kaufen lassen. Kriegsbeute willst du statt Ritterehre. Ein Räuber warst du, bist du Und wirst du bleiben? Warum schlägst du ihn, Franz? Er kann dir sehr nützlich sein. Vielleicht schreibt er ein Pamphlet, womit er den König von Frankreich so erschreckt, dass er Mailand freiwillig aufgibt. Ulrich, Ulrich, steh auf. Das wollte ich nicht, mein Freund. Du hast mich beschimpft. Ich verlor die Beherrschung. Verzeih mir alles. Du bist stärker als ich. Du wirst Männer finden, die deiner wert sind. Ich bin es nicht, Ulrich. Verzeih mir. Da ist der Mensch, der mir den Schuh vorgewiesen hat. Mir scheint, ich kenne ihn. Es ist der, den ich fortgebracht habe. Ins Kurpfälzische hinüber. Da bin ich. Ihr wolltet mich sprechen. Ein Wort nur, Jörg. Ich schuld es dir. Auf die ich hoffte. Für dahin soll man von denen nichts erwarten. Vom Kaiser nicht. Nichts von den Fürsten. Nichts von den Rittern. Kommt zu uns? Nein. Ich bin müde. Ich glaube, mein Kampf ist zu Ende gekämpft. Meine Zeit ist vorbei. Meine Zeit wird kommen. Da lasse ich jeden lügen und reden, was er will. Hätt Wahrheit ich geschwiegen, mir wären Hulder Finn. Nun hab ich's gesagt, bin drum verjagt. Das klag ich allen Frommen. Wie wohl noch ich nit weiter flieh, vielleicht werd wieder kommen. Dies geschah im Jahre 1521. Luther gelang es, auf die Wartburg zu fliehen. Sickingen veruneinigte sich aufs Neue mit dem Kaiser und fiel, 2 Jahre später, als Führer einer Reichsritterfehde gegen den Erzbischof von Trier in seiner belagerten Burg. Wenige Monate danach starb Ulrich von Hutten in der Schweiz, 35-jährig. Ein Jahr später, 1524, begann der Deutsche Bauernkrieg. Ich hab's gewagt. Das war ein Hörspiel von Dieter Müller. Dramaturgie Ulla Seer. Musik Uwe Schreiber. Die Personen und ihre Darsteller waren Ulrich von Hutten, Detlef Heinze, Franz von Sickingen, Walter Niklaus, Bucerius, Wolfgang Anton, Glapion, Gerd Gütschow, Jörg, Gottfried Richter, Mangold von Brandenstein, Karl Albert, Magdalena, Jana Niklaus. Ferner wirkten mit Marlies Reusche, Immo Zielke, Jan-Franz Krüger, Paul-Dolf Neiß, Roland Hemmo, Hans Gora und andere. Schnitt Anastasia Götze, Ton Wolfgang Köhler, Regieassistenz Stanka Koseva, Regie Walter Niklaus.